Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. Wherever in the world you may be. Wo auch immer du auf dieser Welt bist. We are back here doing another devotional. Wir sind zurück mit einer weiteren Andacht. And guess what? We are starting a new series. Und rate mal, wir starten eine neue Serie. The series is Where Does Your Value Come From? Or Where Do You Get Your Value From? Die Serie ist, woher kommt dein Wert oder woher bekommst du deinen Wert? This is a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. There is a story that I have really treasured in John chapter 13. Da ist eine Geschichte, die ich wie einen Schatz gehütet habe in Johannes 13. For me, John is my favorite gospel. Für mich ist Johannes mein Lieblingsevangelium. But chapter 13 is a powerful chapter. Kapitel 13 ist ein kraftvolles Kapitel. Really, I love the last chapters, you know, before Jesus actually went to the cross. Ich liebe wirklich die letzten Kapitel, bevor Jesus ans Kreuz ging. 13, 14, 15, 16 and 17. 13, 14, 15, 16 und 17. Powerful principles that Jesus left us before he died. Kraftvolle Prinzipien, die uns Jesus hinterließ, bevor er starb. So the first thing that I want you to show about Jesus. Das erste, was ich dir über Jesus zeigen will, because it is related to value. Weil es sich auf Werte bezieht. And Jesus has to be our model in everything. Und Jesus muss in allem unser Beispiel sein. Look what Jesus did. Schau, was Jesus tat. If you take John 13, he was meeting with his disciples. Wenn du Johannes 13 nimmst, er hat sich mit seinen Jüngern getroffen. And he did something that was very strange. Und er machte etwas sehr Eigenartiges. Strange in their culture. Eigenartig in ihrer Kultur. He washed their feet. Denn er wusch ihre Füße. Now maybe this might not sound strange to you, but in their culture it was very strange. Vielleicht ist es für dich nicht fremd, aber in ihrer Kultur war es sehr fremd. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because there were different types of servants. Weil es verschiedene Arten von Diener gab. There was one kind of servant that was a very low type of servant. Es gab eine Art von Diener, die einen sehr niedrigen Stand hatten. His job was to wash the feet of the people. Und seine Aufgabe war, den Leuten die Füße zu waschen. Think that many people walked around barefoot all day long. Denk daran, dass viele Leute den ganzen Tag barfuß herumgelaufen sind. Their feet were dirty. Ihre Füße waren schmutzig. They had deep cracks in them. Sie hatten tiefe Risse. And now this guy walked into the house, their feet had to be washed. Und nun kam dieser Mann in das Haus und es mussten seine Füße gewaschen werden. So people had a special servant who washed the feet of the guests. Die Leute hatten also einen speziellen Diener, der ihren Gästen die Füße wusch. You would never, never, never do this unless you were this low servant. Du würdest dies nie, nie, nie tun, außer wenn du der Diener mit niedrigem Stand bist. But Jesus did it. Aber Jesus tat es. And this is what shocked the disciples, especially Peter. Und das schockierte die Jünger, besonders Petrus. When Peter said, "You will never wash my feet," als Petrus sagte, du wirst meine Füße nie waschen, it was not that Peter could not receive. Bedeutete das nicht, dass Petrus nicht empfangen konnte. But in Peter's mind, it was clear that the master that he followed can't make himself so low. Aber nach seinem Verständnis war es klar, dass der Meister, dem er folgte, sich selbst nicht so erniedrigen konnte. That's what Jesus said in verse 13. Das sagte Jesus im Vers 13. You call me teacher and Lord, and you say well, for so I am. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. This was even more confusing. Das war sogar noch verwirrender. Because a teacher and a master would have never done that. Weil ein Lehrer oder Meister so etwas nie getan hätte. Do you know why Jesus could humble himself to such a low position? Weißt du, warum sich Jesus auf so eine niedrige Stufe demütigen konnte? That he could wash his disciples' feet. Dass er die Füße seiner Jünger waschen konnte. Because he got his value from the Father. Weil er seinen Wert vom Vater bekam. When you understand how much you're valued, you can serve in the lowest level. Wenn du verstehst, wie wertvoll du bist, dann kannst du auf der niedrigsten Stufe dienen. And Jesus modeled this to us. Und Jesus hat uns das vorgelebt. You see, he didn't get his value from what he did. Er bekam seinen Wert nicht davon, was er machte. He got his value from his father who said, this is my beloved son, in him I'm well pleased. Er bekam seinen Wert von seinem Vater, der sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. You know, there are people who are very rich, very influential. Es gibt Menschen, die sehr reich, sehr einflussreich sind. They've reached a lot of position. Sie haben gewisse Positionen erreicht. I find that most of these people that I know, ich finde, dass die meisten Menschen, die ich kenne, who have reached position, status, wealth, die Positionen, Status und Wohlstand erreicht haben, they would never serve at a low level. Niemals auf einem niedrigen Niveau dienen würden. Do you know what this shows to me? Weißt du, was mir das zeigt? That their value comes from what they have achieved and not from who they are. Ihr Wert kommt daraus, was sie erreicht haben und nicht aus dem, wer sie sind. Jesus modeled to us, when you have true value, you can also truly serve. Jesus hat uns vorgelebt, wenn du wahren Wert hast, kannst du auch wirklich dienen. So we're going to talk this whole series about the importance of value. Wir werden also in dieser Serie über die Wichtigkeit von Wert reden. It's very important that we become people who know that we have value. Es ist sehr wichtig, dass wir Menschen werden, die wissen, dass sie wertvoll sind. But who also get the value from the right place. Dass wir aber auch den Wert von der richtigen Quelle bekommen. Are you willing to serve at any level? Bist du auch bereit, auf jedem Niveau zu dienen? If not, you probably don't have true value. Wenn nicht, hast du wahrscheinlich keinen wahren Wert. Because if I have my value in who I am, wenn ich meinen Wert daraus ziehe, wer ich bin, then I can also value every person around me for who they are. Dann kann ich auch alle anderen Personen um mich herum dafür schätzen, wer sie sind. Not for what they have achieved. Und nicht für das, was sie erreicht haben. Think about that. Denk darüber nach. I'll see you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen.